Willkommen zu unserer Podcast-Besprechung von Agents of S.H.I.E.L.D., Staffel 3, Episode 10, mit dem Titel Maveth. So denke ich jedenfalls, sollte es ausgesprochen werden. Ja. Okay. Erste Reaktion oder mit was willst du beginnen? Ich glaube mit Fitz. Also zu Fitz habe ich jedenfalls am meisten so an Notizen. Mhm. Und ich fand ihn auch einfach, also ich glaube, wir haben auch viel von ihm gesehen in dieser Folge und er hat mir irrsinnig gut gefallen. Also eine meiner Notizen sagt auch, ich liebe Fitz. Ja, ich glaube da, als sie ganz frisch auf dem Planeten sind und daherlaufen und er die ganze Zeit sagt, ja, was für eine tolle Idee, uns irgendwo auf einen blöden Planeten zu schießen. Ja, das hat mir sehr gefallen. Genau, und ich fand, es hat sich einfach mal wieder gezeigt, wie clever Fitz ist. Ich meine, wir wissen alle, dass er und Gemma sind jetzt nicht super Wissenschaftlerinnen, weil sie nicht besonders clever sind, aber halt auch einfach so eine Cleverness, die nicht nur in der Theorie funktioniert, sondern auch so in der Situation, weil ich finde, direkt als sie auf den Planeten kommen, stellt er einfach die richtigen Fragen. Also er sagte, why are you here, Ward? Und ich finde, das ist genau das Richtige, weil wir haben uns das ja letztes Mal auch gefragt, warum hat jetzt Ward plötzlich irgendwie vor, also er hat immer so klar seine Rachepläne und seine Closure und wieder ein Team haben und jetzt plötzlich macht er mit bei der Mission, hat sich von dieser Vaterfigur wieder überzeugen lassen und ich glaube, dass das der richtige Ansatz war, es hat jetzt nicht funktioniert am Schluss, aber der richtige Ansatz war, Ward zu bearbeiten und zu fragen, warum bist du überhaupt hier? Also, so Soldat, natürlich nicht, aber ein Hydra-Soldat quasi, der Befehle entgegennimmt und so, ja, das hat mir gefallen. Ja, dass er sich nicht unterkriegen lässt von Ward und auch versucht hat, ihn anzugreifen, auch wenn es eigentlich aussichtslos war. Ja. Und halt sowohl er hat das natürlich körperlich versucht, als auch ich hatte den Verdacht, dass er das auch macht, um ihn zu bearbeiten, um irgendwie Ward zumindest das zu versuchen, also ihn nicht in Ruhe zu lassen, zumindest. Mhm. Das, ja. Dem dieses mythische Wesen, also wie, also dass das ja so übertrieben sich anhört, also so, genau, und dass hier jetzt Ward auf einmal so mitmacht, dass das doch eigentlich voll bescheuert ist, ne? Ja, und vor allem auch, wer ist eigentlich so doof und holt das Verderben rüber? Genau. Wenn das doch eigentlich, also quasi, wenn Malek und Ward die sein könnten, die das Sagen haben oder die Welt beherrschen. Ja. Und ich finde es immer ziemlich dumm. Also Bösewichte machen das ja häufiger, dass sie irgendwie sich irgendetwas holen und davon erhoffen, halt der Pakt mit dem Teufel, oder? Und sich erhoffen, dadurch dann zur Macht zu kommen. Und ich denke immer, seid doch ein bisschen größenwahnsinnig oder ein bisschen mehr überzeugter von euch selbst. Versucht es, also so. Ja, normalerweise. Also jetzt da wird es schon fast zu religiös. Ja. Dass sie ja dann, wo sie diese Hydra-Struktur dort finden, dann so, oh mein Gott. Und dann Ward dann auch, oh, das hat ihm die Augen geöffnet, er ist ein Teil eines Ward Größeren. Ward saw the light. Ja, auf jeden Fall. So im letzten Moment, ja. Also ich verstehe es wohl so, dass dann halt diese Hydra-Organisation wirklich so fast schon so kultmäßig dann dieses Wesen anbetet. Ja. Aber ich finde es jetzt auch, ist jetzt auch eher eine neue Entwicklung, dass Hydra so dargestellt wird, dass da eigentlich dieses Ziel dahinter war, aber das haben sie jetzt wohl einfach so angepasst. Ja, vielleicht. Genau, also bei... Wusste ja auch nicht jeder, dass das so... Genau, das wussten ja auch nur die oberen Hydra-Leute. Ja. Die anderen Hydra-Angestellten, die wussten ja nichts von diesen Monolithen und diesem Portal und Planeten. Also. Ja, und wir wussten auch nichts von dieser alten Zivilisation auf dem Planeten. Ah ja, die haben... Das fand ich dann schon auch interessant. Ja, und dass Ward jetzt da plötzlich die Erleuchtung hatte, denke ich... Das Ding ist, dadurch, dass er jetzt gestorben ist, denke ich, werden wir nicht weiter wissen... Also das Ward tot ist, würde ich schon sagen. Ja. Genau. Der Charakter Ward ist tot. Der Schauspieler wird aber weiterhin... Den haben wir nach wie vor. Der kann weiterhin... Das haben sie clever gelöst. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist so klassisch. Also sonst, manchmal gibt es ja einfach so Zwillingsschwester, Zwillingbruder. Ah, dann können wir den Schauspieler, Schauspielerin noch behalten, wenn wir einfach sagen, sie hat einen Zwilling. Aber hier, halt so ein... der Körper wird übernommen. Aber den müssen sie ja dann auch wahrscheinlich im nächsten Teil der Staffel dann besiegen. Also irgendwann muss der Schauspieler gehabt einmal gehen. Ja, aber es war quasi die naheliegende Lösung, vor allem weil wir auch wissen, dass dieses Wesen ja auch schon die Astronautenkollegen von Will übernommen hat. Ja, dann hat das Will übernommen und jetzt hat Ward. Ja. Und es ist ja häufig so irgendwie, dass so wirklich essentiell böse Wesen keine eigene Form haben. Zum Beispiel Evil, also das Böse bei Buffy. Jetzt gibt es einen Buffy-Spoiler. ihr seid ja nicht hier für Buffy, deswegen spoilere ich es kurz. Trage es kurz an. Da ist ganz am Ende der Serie ist auch quasi das rein Böse tritt auf. Und das spricht eigentlich immer durch Menschen, durch andere Personen und ist als Präsenz da und nie als ist nie personifiziert, also hat keine Form, keine eigene. Und ich glaube, das ist noch ein Moment, dass du häufiger hast, dass das Böse eigentlich nicht unbedingt eine eigene Form annimmt. Mhm. Und das ist ja hier dann wieder ähnlich. Ja. So. Also da muss ich noch anknüpfen. Mhm. Jetzt springen wir halt doch ein bisschen durch die Episode, weil es einfach ist, sondern diesen Strukturen anzuhalten. Aber am Schluss, wo sich herausstellt, dass Will halt eigentlich tot ist und einfach nur dieser böse Inhuman ihn übernommen hat, gibt es ja den Kampf zwischen ihm und Fitz. Ja. Und da dachte ich mir, okay, jetzt haben wir diese Figur, also dieses Böse, wird so als göttlich dargestellt, so, und jetzt ist so Fitz und schlägt ihm so im Bauch. Und ich so, irgendwie ein bisschen passt das jetzt gerade nicht, dass sie da doch wie so normal campen. Habe ich dann auch auf Mary Sue, hat das jemand genau auch in den Comments geschrieben, so, das kann man dann irgendwie, das passt nicht mehr zusammen. Aber es kann sein, dass sie es extra wie übertrieben, dieses Wesen innerhalb von Hydra, so, das ist wie ein Gott und bla bla bla. Und nachher ist es da, kann Fitz ihm halt doch sozusagen für einen Moment besiegen. Also das passt für mich auch, also Coulson und Fitz waren für mich sowieso in dieser Folge ein bisschen eine sehr interessante Einheit, weil Fitz tackles das Ungeheuer quasi, also oh Gott, traut sich das anzugreifen. Mhm. So direkt. Und Coulson sagt ja auch zu Ward, ich weiß überhaupt nicht, was du gerade redest. Und ich würde auch sagen, Hydra vergöttlicht dieses Wesen quasi. Das ist, und für S.H.I.E.L.D. ist es aber einfach eine weitere Inhuman, eine weitere Sache, mit der man umgehen muss. Ja, eine Gefahr. Und ich glaube, S.H.I.E.L.D. würde sich sehr einen großen Gefallen tun, wenn es nicht mitmacht bei dieser Überhöhung. Weil wenn du etwas überhöhst oder etwas vergöttlichst, dann wird es sehr schwierig, irgendwie Hoffnung zu haben, dagegen anzukommen. Mhm. Auch Harry Potter. Dumbledore hat ja immer gesagt, dass hat ja immer versucht zu zeigen, dass Voldemort ein Mensch ist, Tom Riddle. Mhm. Und zu schauen, wer war der Mensch Tom Riddle und so Voldemort zu verstehen und so konnten sie ihn überwältigen quasi am Ende. Seine Schwächen finden. Ja, genau. Indem sie nicht die überhöhte, fast göttliche Figur Voldemort immer gesehen haben, sondern Voldemort Tom Riddle. Ja, dass sie eben den Namen auch sagen und den nicht so he who must not be named oder wie sie es auch immer sagen. Genau. Du weißt schon, wer. Ja. Und das ist finde ich noch interessant, dass dann eben Hydra so eben kultmäßig daran hingeht und nachher wir wissen noch nicht genau, was dort passiert ist mit dieser Zivilisation, ob wirklich der Planet so eine Wüste ist wegen diesen Wesen. Das ist noch nicht klar. Das war ja Will. Ich wollte gerade auf etwas zurückgreifen, was Will gesagt hat, aber Will war ja das böse Wesen. Weil Will hat ja. Wobei wir machen Asche mit, das böse Wesen. Ja. Wie heißt er? Ich glaube. Wird er dann genannt? Oder das Alien Inhuman, sagen wir noch das. Ja. Oder das Hydra Inhuman. Mhm. So. Und das hat ja auch gesagt, dass sie sich einfach gegenseitig bekriegt haben und so. Und jetzt wollte ich gerade sagen, dass es ja auch andere Gründe geben kann. Aber das war dieses Inhuman, von daher wissen wir nicht, was genau passiert ist. Ja, vielleicht nimmt der einfach Credit. Ja, das war ich. Ich habe das hingekriegt, dass die sich zerstört haben. Vielleicht war es ja auch anders. So. Und Ich glaube, ich bleibe noch ein bisschen dran an Fitz und Will. Ja, ich finde es auch logisch, wenn wir da wie diesen, weil es eben abgetrennt ist, noch auf dem Planeten bleiben. Und was ich so dachte, das ist jetzt eher wieder so Fanfiction oder Fandom-mäßig. Ich habe Will und Fitz dazu geschaut und gedacht, I ship them. Ich kann mir die beiden vorstellen. 3 Jahre. Ja, nie, dass das Serie machen wird, aber ich dachte so, hey, irgendwie haben die für mich geklickt, aber ja. Also Fitz und das Monster haben für mich geklickt, alles klar. Ja, aber er hat halt noch die persönliche Attribute von Will. Auch wie er sich gibt. Also ich meine, und die Erinnerungen und so. Ja, und ich glaube, es war nicht darauf ausgelegt, dass wir merken, dass es das ist. Also weil ich habe Will wieder erkannt. Ja. Also von der Art her. Und er wusste, wer Fitz ist. Er hat über Gemma geredet und so. Also da wird wohl bei dieser toten Zombie-Ward-Version werden wohl auch Sachen von Ward wieder vorkommen. Ja, das wird interessant sein, quasi wie viel es zurückgreift auf Wards Persönlichkeit. Da wird schon die Erinnerungen hat das Zugriff. Weil Ward natürlich super ist, weil er so viel Intel und so viel Innenwissen von S.H.I.E.L.D. hat. Ja. Ja, aber das wird spannend, quasi zu schauen, wie viel das zurückgreifen kann. Was ich etwas untypisch von Bord fahren oder ein bisschen ungeschickt war, dass er Fitz und Will miteinander gehen lässt. Ja, stimmt, das macht nicht so viel Sinn. Ja. Genau. Oder dass am Schluss das Monster kurz vorm Portal Fitz sagt, also sich offenbart. Also das hätte es ja nicht machen müssen. Ah ja. Es hätte ja einfach durch das Portal gehen können erst dann schauen, ich bin gar nicht mehr. Also es ist natürlich einfach damit. Wobei, ist das nicht auch passiert, weil er ja die Wunde gesehen hat? Ja. Oder es hätte sagen können, es ist alles gut, ja, es hätte nicht umknicken genau. müssen. Hättest, also ja. Es war ja, glaube ich, irgendwie am wie sagt man, to rot. Verrotten. Ja, dass die Wunde verfallen. Genau, man hat einen Knochen gesehen. Ja. Aber er hätte ja sagen können, Fitz, du musst nichts machen, wir laufen jetzt weiter. Das wäre ganz einfach gewesen. Aber das stimmt. Ja. Also, und das habe ich mich auch gefragt, ist Wort wirklich so blöd? Oder unterschätzt er einfach Fitz nach wie vor? Das ist wieder. Und das könnte ich mir auch gut vorstellen. Das würde, ist typisch. Ja. Weil teilweise, eben, ich glaube, es war ja in der letzten Folge zum Beispiel stolz auf Gemma oder so, oder aber ich glaube, dass er nach wie vor Fitz unterschätzt und nicht so viel von ihm hält. Ja, dass die dann so einen Plan dann auf... Ja. Das war doch nicht so gut. Und auch wieder im Gegensatz zu Coulson, der Fitz vertraut. Das hat mir sehr gut gefallen, dass Coulson gesagt hat, Fitz muss nicht von mir gerettet werden, der kann auf sich selbst aufpassen. Ja, der wird es schon hinkriegen. Ja. Genau, zu Coulson haben wir noch nicht groß... ich schau gleich. Coulson, also ich fand halt vor allem die Schlussszene stark. Also gerade auch, ich fand der Blick, den ihm Fitz zugeworfen hat, hat ganz viel ausgesagt. Mhm. Und hat bei mir so aufgeworfen, oha, ist jetzt etwas zu Ende gegangen mit der Hand, die er weggegeben hat, was sehr krass war für Coulson? Oder ist das eine Vorausschau auf etwas Gefährliches bei Coulson, was noch kommen kann. Weil ich hatte das Gefühl, dass Fitz eher nicht erschrocken, aber so doch so ein bisschen erschrocken oder so ein bisschen erschüttert. Oder wie ging es dir mit diesem Blick, wo sie sich beide anschauen? Ja. Das Letzte, was man von Coulson sieht, ist wirklich so eine ganz harte Ausdruck. Ja. Oder? Er hat halt wie diese Grenze, also ich weiß, es hat nicht mal so in der Vergangenheit alles schon gemacht, aber das wie diese Grenze, dass er jemand, der eigentlich schon down war, den man ja auch einfach festnehmen hätte können. Oder auf dem Planeten gestrandet sein. Dass er den so konkret und so persönlich auf so eine direkte Art und Weise umbringt. Weil mit diesem auf die Brust, also das war schon ein bisschen ein Kugelschuss wäre da unpersönlicher. Mhm. Und dass er die Hand ja zurücklässt, ist nicht nur so, dass er jetzt passiert ist, wie zurücklässt. Aber einerseits eben, jeder in diesem Team war ja, oh Gott, Ward muss sterben. Also es ist ja nicht das erste Mal, dass sie versuchen, ihn, dort hat ja, Gemma hat es ja auch schon versucht, obwohl dort war auch ein bisschen eine Spannung da, ob das eine gute Entscheidung ist. Ja, klar. Aber ich glaube jetzt nicht, dass jetzt die Teammitglieder jetzt irgendwie zu Coulson dann so komisch eingestellt sind, du hast jetzt Ward umgebracht. Aber es ist wohl einfach eine intensive, allgemein diese Erfahrung, dass so ein Teammitglied, das sie so lange verfolgt hat, dass ihn Leute umgebracht hat, die ihnen nahestanden, oder in Gefahr gebracht haben. Und den endlich zu besiegen, dass einfach dieses Erlebnis einem jetzt aber auch nicht einfach, dass es nicht einfach fertig ist, und das werden sie noch mitziehen. Weil meistens... Also, so ein Trauma eigentlich. Ja, also und vor allem ist immer die Frage, wie viel sie etwas löst. Ja, genau. Also Rosalind ist ja deswegen nicht mehr am Leben, kommt nicht zurück von den Toten. Und ich glaube, es wird ja häufig so in unserer Welt und Literatur und Religion darüber gestritten, wie viel Rache eigentlich bringt. Mhm. Und so. Und welche Art von Rache und was das Richtige ist. Also da gibt es ja einfach viele Geschichten. Ja. Hier haben sie aber auch konkret mehrmals gesagt, hätten sie Ward vorher schon getötet, dann wären andere Leute dafür noch am Leben. Ja, aber so ist es auf der Welt. Also ich meine, das ist der Mist. Also ich meine, das Problem ist, du weißt nie, also da sind wir auch wieder bei Captain America, Return of the First Avenger. Mhm. Das ist der deutsche Titel. Winter Soldier. Es funktioniert nicht so, dass du dir ausrechnest, wer könnte eine allfällige Gefahr sein für irgendjemanden, weil dann können wir uns einfach gleich alle über die Klinge schießen. Sondern es geht darum, Strukturen herzustellen, in denen Leute sicher aufwachsen oder in denen Gemeinschaften funktionieren. Ja. Aber ist hier halt schon zu spät. Also im Fall von Warden. Ja, aber ich bin klar gegen die Todesstrafe und ich glaube auch nicht, dass es das bringt. Und eigentlich hat niemand das Recht, weil dann musst du immer sagen, welcher Tod ist mehr, also welcher Mord war schlimmer. Mhm. Und wenn wir jetzt mal anfangen aufrechnen von all diesen Shield Agents, hat es der Mord gebracht oder war der doch nicht richtig? Oder sie haben ja normale, also Hydra-Agenten bringen sie ja dann doch auch recht schnell um. Also Daisy, hat ja dort dann auch mit einer Waffe. Ja. Und deswegen finde ich das halt schwierig, quasi. Diese moralischen Fragen. Ja. Und eben, was bringt es ja. Aber jetzt von der Serie her fand ich zumindest seine Sterbeszene von Ward angemessen. Mhm. Also ich finde, man konnte Abschied von diesem Charakter nehmen. So, weil es wirklich... So von wegen, ich dachte mit all dem, was man so quasi mit ihm als Bösewicht und auch davor so durchgemacht hat, fand ich, er war nicht einfach tot und zack, sondern ich fand die irgendwie gut gemacht. Das war ein größerer Moment. Ja. Obwohl, ich denke mir so, okay, das Portal schließt sich jeden Moment. Ja, langsam komme ich mal zum Portal. Und dann steht Colson noch mal da und überlegt und ich denke, ja, gang jetzt. Naja, aber das ist so häufig in Serien. Ja. Das fand ich übrigens dann eine nicht so schön gemachte Szene. Die Schlussszene quasi, sind sie jetzt drin oder sind sie nicht drin? Ich hätte schöner gefunden, wenn man gesehen hätte, wie sie durchs Portal kommen. Ja. Das wäre so die, wow, sie haben es geschafft. Ja. Und es ist halt noch zum das Publikum. Ja, das war so irgendwie Spannung. So, dachte ich so, ich hätte lieber das, weil du bist ja schon angespannt, oh Gott, kommen sie durchs Portal oder nicht? Ist doch schlimm. Und dann, aber... was mir durch die Folge durch sehr gut gefallen hat, war, ich fand, es gab sehr gute Sprüche. Ich weiß jetzt nicht mehr einzelne Sachen, aber so, ich musste wirklich öfters, dachte ich, witzig. Bei Hunter hat es witzig. Ja, ich fand alle, es war so ein bisschen auf alle verteilt. Ja. Mir gefallen zum Beispiel, Daisy sagt irgendwie mal was, oder May fand ich auch gut, als sie gesagt hat, alle haben gesagt, als sie doch so Joey beruhigen wollen, alle fühlen sich, als wissen sie nicht, was sie tun und haben Angst und so. Und May einfach, ich habe keine Angst. Das fand ich sehr gut. Der war gut, ja, Joey hat sich auch noch gut gezeigt. Ja, der hat mir auch gefallen. Ja, auch die Fähigkeit mit den Kugeln war sehr gut. den konnten sie brauchen. Und Lincoln hat mich auch nicht so genervt. Nur am Schluss. Was? Nur am Schluss fand ich den nervig. Also, mit der Kussszene von der Liebesbeziehung, von die wir überhaupt nicht sich entwickeln haben sehen. Die ist einem dann so egal. Ich möchte lieber sehen, was mit Gemma und Fitz ist. Ja, das ist mehr, da ist mehr dahinter. Oh ja, Gemma, die ist... Das ist natürlich traurig. ist echt krass. Aber das, ja. Joey fand ich wirklich fand ich gut. Ich habe auch gefunden, dass der stellt quasi auch die richtigen Fragen. Also ja. So direkt am Anfang sagt er, also wir machen jetzt das und das wollt ihr und das sollen wir auch noch machen und das, Ja. So, das fand ich sehr gut, dass das so ein bisschen aufgezeigt hat, was alles ja, das geht. Fand ich so. Ja. Und dann hat sie aber eigentlich Mac auch ganz gut ja. geregelt. Er macht's gut, der Mac, ja? Ja. Genau, also und dann waren sie halt einfach beschäftigt, kämpfen und infiltrieren. Aber dann war ja Andrew ja wieder ja. vor Ort. Genau, also dann ist der wieder, müssen sie den wieder neu einfangen, finde ich jetzt ein bisschen blöd. So, ja. Ich finde das auch ein bisschen eine mühsame Story. Ja. Und dass er diese, ach ja, das mit den Inhumans. Ja, das war krass. Das fand ich auch krass, da dachte ich, also da dachte ich so, scheiße, all diese Menschen einfach umgebracht. Ja. Einfach für nicht, also die waren einfach die können nichts dafür, schutzlos, ja. schutzlos, können nichts dafür, ja. haben sich das nicht ausgesucht. Und ich gebe zu, auch alle, ich habe mal so blöd gesagt, ich habe mal so blöd über, wie heißt der Elektro-Inhuman? Lincoln. Ja, genau. Ich habe über Lincoln gesagt, nur weil er Freunde von mir umgebracht hat. Nein, das wäre ja auch schlimm, auch all diese anderen Inhumans, die einfach Lash, einfach alle umgebracht mhm. Und jetzt, das fand ich auch eine schlimme Szene. Mhm. Oder? Ja. Ich habe, also, wenn man halt ein bisschen darauf achtet, merkt man halt, wie die Schreiber der Serie ja. die Plotstränge wie zu Ende bringen müssen. Ja. Das war jetzt wie noch der Rest von der ATCU, ja. Dass diese Inhumans, die in diesen Schälbehälter sind, dass man jetzt einfach sagt, okay, mit dem müssen wir uns nicht mehr befassen, ja. weil der hat sie umgebracht, fertig. Weil ich dachte, müssen die nicht noch viel mehr von denen haben oder so, aber ich glaube, ja. das ist der Gedanke, war einfach, okay, dann müssen wir nicht mit diesen Inhumans. Das heißt, wir müssen uns jetzt nur noch mit neuen Inhumans auseinandersetzen, ja. oder vielleicht gibt es ja auch nicht so schnell wieder welche, ja. jetzt ist eher Board oder Lash wieder. Ich glaube, das war das ganze Inhuman-Zeug jetzt wirklich sehr in den Hintergrund gesetzt. Mal schauen, ja, obwohl mal schauen. Dass sie dieses Team von Leuten mit Fähigkeiten, doch ja. das werden sie vielleicht schon ja. noch ausbauen. Ja. Aber am Anfang von der Staffel hatte man ja das Gefühl, dass da dort wirklich der Hauptpunkt sein wird. Aber jetzt war ja das ganze ja. Planetenzeug wurde dann wichtiger ja. und man hat sie ja nicht mehr gesehen. Abwarten. Ja, genau. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie auch einfach aus, dass es schwierig ist, dann diese ganze Serie auf diese Fähigkeitsschiene aufzubauen, sondern das hat diese größere Universumsgeschichten eben mit Hydra und diesen, ja, schauen wir noch. Also mir hat aber, ja. apropos Inhumans, hat mir die Inhuman Action sehr gut gefallen. Also ja. eben diese Szene mit Joey und den Bullets und I'm bulletproof und wie er sich darüber freut, also wie der quasi so seine Kräfte mhm. auch wieder anders entdeckt und auch wie sie dann zu dritt miteinander ihre Kräfte kombiniert haben. Das fand ich eine schöne Szene. Genau, eben es geht schon, ja. Ja, das war cool. Dann kommt das vielleicht noch. Ja. Genau. Und auch eine andere schöne kleine Szene fand ich mit, also ich habe so ein paar kleinere Szenen, die mir gut gefallen haben, als Simmons zurückkommt und Bobby sagt ja dann auch so, also dass man das sieht, wie sie sich freut, ja, dass sie wieder zurück ist und dass sie sich sehen wieder. Ja. Das fand ich schön, einfach so für diese Beziehung, weil die ja schon früher auch, also ich meine auch wie, das hat ja eigentlich angefangen, Bobby wurde eingeführt als die Person, die Gemma rausholt und dass sich das immer so ein bisschen auch im Hintergrund ist, dass die beiden sich mögen. Genau. Und das Gleiche fand ich auch für Daisy und Mac, wo sie ja dann auch sagt, I'm your partner. Also ich bleibe ganz sicher bei dir, wir sind ein Team. Das ist mir noch aufgefallen, dass Mac ihr immer Tremors sagt, aber in den Comics heißt sie ja Quake. Also ja. haben sie da wohl nicht den Anspruch, eben diese Codenamen direkt aus den ja. Comics immer zu benutzen, weil Mockingbird hört man ja eigentlich auch nie, oder? Sie wurde noch nie. Weiß ich gar nicht. Ja. Ja. Weil es gibt, ich höre halt auch noch andere Podcasts und dort kommen sie immer so, ja, in dieser Charakter ist ja eigentlich dieser Superheld, wird sie in der nächsten Folge dann schon das Kostüm anhaben, bla bla bla. Und ich immer so, Leute, ich glaube, es ist langsam klar, dass die Serien nicht ganz sich ja. an dieser Comic-Ästhetik mit den Codewords und so weiter, ja. diesen Titeln orientiert, sondern das ist mehr in der Realität. Obwohl, es wäre einfach gewesen, Daisy mit Code statt Tremors eben eher Quake zu sein. Mhm. Also ist sie mit Daisy quasi auch ganz klar schon der Comic-Charakter, oder? Ja, so also heißt sie auch in den Comics. Okay, also ist es nicht, dass sie sich einfach in der Hinterhand behalten, dass sie immer noch ein Quake-Film, was weiß ich, oder eine Quake-Serie eine eigene machen können. Ja. Also ist sehr unwahrscheinlich. Habe ich jetzt nicht. Ja. Ja, wer weiß, was da alles dahinter steckt. Teilweise sind ja so Namenssachen sehr kompliziert. Ja. Oder eben, sie haben einfach nicht den Anspruch, dass sie jetzt die Comics... Jeder muss dann seinen Comic-Titel benutzen, sondern die normalen Namen machen in diesem Kontext genug. Wer weiß, vielleicht kommt Mac ja auch noch auf diesen Spitznamen. Ja, vielleicht wechselt so, weil es noch, wäre ein Spitzname nicht quasi, ich bin die Superheldin Craig. Ja, also sehen sie sich eigentlich auch nein, gar sie nicht. Sehen eben, nicht. Deshalb macht es keinen Sinn. Eben, ich würde auch sagen, Daisy sieht zuerst mal als Agentin. Ja. Und ja, eine Sache, die hat mir auch gefallen in dieser Folge, war direkt am Anfang hat man diese schöne Aufnahme vom Hub, also vom, nein, nicht vom Hub, vom großen Bass, vom Riesenflugzeug und wie dann das Kleine so reinkommt. Das fand ich eine sehr schön, das fand ich eine schöne Aufnahme, so von vorne, dieses Zusammenspiel dieser beiden Flugzeuge. Mhm. Und hier sind eigentlich das war echt cool. Die Effekte auch wirklich vorbildlich. Das, das sind genau die, wo man gar nicht mehr dran denkt, das ist eigentlich... Ja, ich habe dann quasi, es gab nämlich noch eine andere, die war auch nochmal cool. Aber vor allem diese Anfangsszene, die ist mir geblieben. Mhm. Ja, mir wird ja so Sachen immer bewusst, wenn, also du sagst, weist mich ja manchmal darauf hin, zum Beispiel der Drache bei Merlin, dass der wirklich häufig vorkommt und das ist eigentlich Special Effect-mäßig recht aufwendig ist. Genau. Ja, und dann dachte ich auch so, ob man jetzt vielleicht auch wieder so Aufnahmen hat, weil es vielleicht eine Finalsfolge ist und quasi... Ja, also dass sie so auf die Mid-Seasons und Finalen immer die größeren Sachen wie sparen, das ist leider sicher so. Ja. Aber hier war jetzt sonst eigentlich nichts zu aufwendig. Nö. Nein. Aber ich weiß noch, in der letzten Staffel, wo sie da diese Schnee... Station von Heider, dort hatten sie eine riesige Explosion des Basses. Das war sicher einer der größten Effekt. Ach ja, also der Bass in die Luft ging. Das war nicht schön. Ja. Gut. Ja. Also mir hat die Folge eigentlich gut gefallen. Eine Sache noch. Gemma hatte immer noch die Klinge vom Planeten in ihrem Schuh. Ah, ja, das ist mir auch gefallen. Deswegen konnte sie, das war gut. Ja, dass sie das nochmals benutzt haben. Ja, und es zeigt auch, wie sie diese Erfahrung verändert hat. Oder dass immer noch prägt, quasi. Ja. Genau, obwohl es dann nicht so war, wie wir es uns zuerst gedacht haben. Also, dass sie in einer ständigen Gefahrensituation war. Ja, das stimmt. Aber trotzdem, ich meine, die ersten, wie lange hat es gedauert, bis sie Will getroffen hat? Weiß ich nicht. Ja. Und ich meine, sie musste trotzdem mit diesem Ding im See kämpfen. Ja, ja, und so. Wusste nicht, was es sonst noch. Ja, und das hat mir, dieses Detail hat mir sehr gut gefallen, dass sie sich da mit dieser Klinge befreit. Dann dachte ich, aha. Dann. Ich denke jetzt noch, Hunter hatte ein paar lustige Momente. Ja, der war einfach Hunter. Ja, er hat eben pragmatisch und so, er rennt dann einfach weg, wenn dieses Wesen durchkommt. Ja. Sonst im Linker war nochmal, ich glaube jetzt, eben einfach zu Wort noch zurück. Diskussion, Todesstrafe mal auf die Seite, aber so im klassischen Comic-Universum, wo die Bösen halt normalerweise ganz besiegt werden. Ich war dann schon so, endlich. Also endlich einfach dieser Charakter. Der war jetzt so lange. Ja, ich fand. Ja. Also. Es war auch der Moment gekommen, quasi. Ja. Ich habe mich auch gefragt, Coulson, warum lässt ihn jetzt immer noch leben? Dachte ich, okay, er benutzt ihn als Wegführer. Ja. Mhm. Aber ich dachte trotzdem, das ist immer dasselbe. Also, ich meine, es ist jetzt auch wieder genau das passiert. Immer wenn du diese Leute leben lässt, dann passiert was Schlimmes. Mhm. Und jetzt hat dieses Monster sich fortgenommen als Träger. Ja, das ist trotzdem durchgekommen. Ja. Aber ich dachte auch so, also so für die Figur ist jetzt wirklich so der Moment gekommen. Er hat Closure gefunden, hoffentlich jetzt. Hat sich. Und er hat ja wie? Oder eigentlich hat er nicht Closure gefunden, sondern die neue Sache entdeckt für sich. Und er hat ja eigentlich recht, dass er neben dieses Wesen ihm seinen Körper übernimmt, dass das wie seine Aufgabe. Ja, und. Dass er weiter recht hatte in dem Sinn. Ja, und ich dachte ja mal noch kurz, lassen wir doch Wort einfach auf diesem Planeten, anstatt ihn umzubringen, weil anscheinend gefällt es ihm da. Aber dann würde er immer versuchen, dieses Wesen zurückzubringen. Ja. Naja, gut. Ja, und welchen gezogen. Dann haben wir den Schauspieler noch, der sich ja wirklich bewährt. Ja, als Bösewicht funktioniert er eigentlich bewährt, wirklich ja. noch gut. Mhm. Aber der ist halt auch recht beliebt. Aber da hat es eben Leute, die dann auch Ward schon romantisieren. Ja. Und da sind viele Fans auch sehr kritisch und sagen auch, dass das dann gibt es immer sehr heftige Diskussionen. Ja. Dann habe ich auch schon auf Twitter jemanden gesehen, dem ich folge, so Stand with Ward. Und ich so, I'm sorry? Ja. Und no. Ich glaube deswegen, für mich fand ich diese Schlussszene irgendwie gut mit ihm, weil ich dachte, ja, jetzt, also quasi, er wird eben, Todesstrafendiskussion beiseite, er wird jetzt bestraft für all diese Dinge, my friends. Was hat er noch gesagt? Also Coulson hat doch gesagt, für all meine Freunde, für all das, was du getan hast, oder? Und ich finde, man sieht dann so richtig, eben, man sieht ja Ward einfach das Gesicht die ganze Zeit auch. Und mir ist es zumindest, für mich war es zumindest möglich, auch zu denken, dieser junge Mann, der, also ich habe sowohl quasi all diese schlimmen Dinge sehen können, die er gemacht hat, und auch das viele, aber auch quasi sehen kann, dieser junge Mann, der in Dinge reingekommen ist, die ihn zu dem gemacht haben, was, oder die Entscheidung, die er getroffen hat, die ihn zu dem gemacht haben, was am Ende war. Also quasi, also ich fand es nicht einfach, ich fand, es wurde ihm auch gerecht und es wurde auch dem gerecht, dass Leute immer von woher kommen und es hätte auch woanders hingehen können. Mhm. Und fand jetzt nicht einfach von wegen böse, böse, böse, böse Wort, sondern ich habe das all das in dieser Figur gesehen, was ihm auch quasi von Garrett oder so, wie er auch manipuliert wurde. Und ja, also deswegen, ich fand die Szene gut. Mhm. Ja, quasi. Ist noch die Frage, dass er... May, Hunter, Daisy, die konnten sich jetzt halt nicht mehr gegenüber ihnen stellen, aber das kann man jetzt halt nicht planen. Vielleicht haben sie hoffentlich Wichtiges. Genau, ja, die, so. Also eben das mit Hunter fand ich eh blöd, dass er war der am meisten. Ich so, das war albern. Ja, ich glaube, der Hunter muss vielleicht. Ich meine, Bobby ist enorm stark. Mhm. Kann ja gut sein, wir kennen nicht so viel Vorgeschichte von den beiden. Aber er und Bobby haben ja das auch nicht... Es ist ja immer so ein bisschen die Frage, wo stehen die beiden eigentlich und wie geht es mit ihnen weiter? Weil wir haben sie so kennengelernt, dass sie geschieden waren und eigentlich nichts mehr. So, und dass er ziemlich erschüttert war. Dass plötzlich diese Frau, von der er eigentlich gewohnt ist, dass sie durchkommt. Ja, und dann quasi wie für sich selbst in eine Verwirrung gestürzt wurde, die Hunter jetzt noch relativ nahe liegt, weil er öfters mal verwirrt. Ja, genau. Ja, aber das war... Also ich fand dieses ganze Ding, eben erst Hunter, dann May und dann Coulson, super, schicken wir die Rache-Leute hinterher. Das finde ich immer seltsam. Naja. Genau, und dass sie eben Rosalind da nochmals gezeigt haben, diese Traumsequenz. Ja. Es wurde halt, wir hatten halt auch zu wenig Zeit, die zwei zusammen zu sehen. Ich meine, ich fand es mega schade, dass sie dann eben gestorben ist. Ja. Hätte auch noch mehr einpacken können, wenn es schon über einen längeren Zeitraum aufgebaut. Also Rosalind fand ich einen coolen Charakter. Ja. Ja. Gut, ja. Dann hören wir mit Rosalind auf. Ja. Wir sind gespannt auf, hoffen wir, dass die SHIELD-Leute ihr gerecht werden in Zukunft. Ja. Und wie das dann mit diesem Ward Inhuman Zombie weitergeht. Ja. Aber zuerst dann Agent Carter. Ja, Agent Carter. In Kalifornien. In Kalifornien. Punching everybody. Und Shotgun und so. Also gab es noch diesen TV-Spot, wo dann irgendwie so ein Lied ist, so Girl with the Shotgun oder irgendwie so ein Titel und so. Das, also ja, fand ich dann auch interessant, dass sie halt auf diese Schiene, so ja, die Frau, die ihm alle in den Arsch treten kann und so. Ich meine, für das passt es jetzt schon. Ja. genau. Gut, können wir dann noch besprechen und so weiter. Ja, dann aber eine schöne Weihnachtspause erstmal oder all die anderen Feste, die ihr feiern werdet. Dann sehen wir uns wieder für die Agent Carter wahrscheinlich. Ja, das genau. 19. Januar geht das weiter. Okay. Bis dahin viel Spaß mit dem Serie schauen. Wir sind ja nicht nur auf Agents of S.H.I.E.L.D. angewiesen. Ja, genau. Macht's gut. Wir waren Ann-Sophie und Nuria. Tschüss. Tschüss.